wenn ich jede Blut einmal, da kommt der Moment, wo sich der eine Leiche trennt, wenn's keine Bindung mehr gibt und nur der andere noch liebt. Sagt man beim Abschied zu ihm, war man auch noch so intim. Vergesse ich nie.